Punkt 6 Uhr. Und wer darf heute mit der Sendung anfangen? Nie fragen. CD abfahren. 4 Minuten nach 6, 6 und 404.6 RTL. Hier ist die Morgencrew mit Off the Ordinary World. Hatten wir von Duran Duran. Und was haben wir heute alles in der Sendung? Die Hitbits zum Beispiel um kurz nach 7 und Teil 4 unserer Serie Music Made in Germany. Um kurz nach 7:30 sprechen wir mit der Band Fury in the Slaughterhouse. Sie kommen aus Hannover. Maple und Strubinski sind kurz nach 8 dann bei uns. Und die ultimativen Morgencrew-Meldungen nach dem Motto News You Cannot Use um kurz nach 8:30. Dazu verlosen wir Karten für Luciano Pavarotti. Ich habe gehört, dass Luciano eine Diät gemacht hat. Ja? Er isst morgens nur Pasta und abends ein kleines Steak. Was? Aha. Ja, damit soll er 14 Kilo abgenommen haben. Ehrlich? Das funktioniert? Ja, das wundert mich auch. Das funktioniert aber, glaube ich, wenn du vorher 150 Kilo gewogen hast. Wahrscheinlich, ja. Also die Karten haben einen Wert übrigens von 900 Mark, die wir da verlosen werden. Und was Sie dazu tun müssen, um das zu bekommen, diese schönen Karten, das erfahren Sie um 8 Uhr und 35 ungefähr. Wie das Wetter wird, erfahren wir jetzt. Die offizielle RTL Berlin-Temperatur im Moment 11 Grad. Das ist bislang Jahresrekord für diese Uhrzeit. Regenschirm würde ich mal mitnehmen. Ab und an kann es leichte Schauer geben. Sonst ist es heiter bis wolkig und das Quecksilber klettert bis über 20 Grad. Super Aussichten fürs Wochenende. Morgen, Sonnabend und Sonntag sonnig, trocken und Höchstwerte bis 25 Grad. Wow. 5 Minuten nach 6, der 104.6 RTL-Verkehrsreporter, ein Service von 11 von Minol ohne Meldungen, normaler Berufsverkehr. Hast du so einen Lieblingsmoment in deiner persönlichen Geschichte, Yvonne? War das genug als Antwort? Ja, die denkt immer nur in eine Richtung, glaube ich. Ja, das ist einseitig strukturiert, die Dame. Also. Ich wollte jetzt geschickt auf unsere großen Momente der Weltgeschichte zu sprechen kommen und dachte, es gibt da vielleicht irgendeinen Höhepunkt, der dir besonders Spaß gemacht hat. Also, 6 Minuten nach 6, dann kommen wir halt so dazu. Ja. Große Momente der Weltgeschichte. So, Greif Stümpfen, es ist ein historischer Moment für mich. Wird es nur ein kleiner Schritt, aber für die Menschheit. Ach, das kann man gerne in die Worte ausdrücken tun, was das für eine ganze Menschheit ist. So, noch eine Stufe, dann ist es soweit. Für die Welt und für Amerika. Ah, ah! Verdammter Mist! So eine Scheiße! In a fucking Raumanzug! Was für ein Drecksjob! Oh, tut das weh! Ich komme überhaupt nicht mehr hoch mit diesem gammeligen Anzug! Erde! Bitte schneiden! Bitte schneiden! Ich gehe nochmal hoch! Wir machen das nochmal! 5 Minutes! Okay! Was für eine scheiße Job! Aus der Serie Große Momente der Weltgeschichte hörten Sie heute die wirklichen ersten Worte von Neil Armstrong auf dem Mond. 21. Juli 1969, Sternzeit 210769,0. Spreepark Berlin, Familienspaß für Jung und Alt im Plenterwald. Viel Vergnügen! Minuten nach 6, 6 und 10, 104.6 RTL. Hier ist die Crew mit Offi und natürlich den größten Hits der 70er, der 80er und der 90er. Gibt's von uns für Sie direkt aus dem Kudamm Carré. Hier ist Tina Turner, I Don't Wanna Lose You. Women of a certain age, they learn to rely and judge on his responses. Having played the mating game, she doesn't waste time. All that she wants is really honest devotion. Warranty can't help but show it. Though our hearts Berlins Morgencrew auf RTL. 6:14 Uhr, die Crew heute Morgen. Helmut Unkelbach, Nachrichten, Yvonne Malak, RTL Radar und Satellitenwetter, Dirk Schiller, Verkehrsreport live aus dem 11-Minuten-Helikopter, Daniela Hagemann, Redaktion, Rüdiger Kregler, Produktion, Sonny Rocket, Gag-Songs und Joe Cocker, Gesang. In my life, I've seen sorrow, heartache and pain. I've been burned by the sunshine, been drowned in the pouring rain. Had too many lovers and not enough love. I've been tried and convicted of things I'm not guilty of. I was locked in a prison till you came and set me free. So how can you say you're no good for me? Now that the magic has gone, you just wanna walk away. Nothing left to say. There's no sense in holding on. While it treats you just like a fool, it captures and haunts you until you give in. Then it stacks the dice against you in a game you never can win. Just when I was thinking maybe luck was here with me, you tell me it's over. So 18 Minuten nach 6. Gleich bei uns die Nachrichten. Vorher Johnny Nash. I can see clearly now the rain is down. There must be some misunderstanding. There must be some kind of mistake. You waited in the rain for hours. 104.6 RTL, hier ist Offi, guten Morgen. Guten Morgen, Offi, hier ist Marita. Guten Morgen, Marita. Ich möchte gerne meinem Schneckchen, was heute 40 oder vielmehr ist er geworden, zum Geburtstag gratulieren. Marita, dann sag jetzt deinem Schneckchen, was du ihm schon immer sagen wolltest. Ja, guten Morgen, meine liebe Schnecke. Ich wünsche dir zu deinem 40. Geburtstag alles, alles Liebe, alles Gute, deine. Hallo Leute, seid ihr alle da? Wir sind hier in Berlin und ganz Berlin ist wunderbar. Und was? Gegen kein Quatsch, den kein Mensch mal hören will. Am liebsten höre ich bei 104.6 die Morgencrew. Denn der Welt ist richtig wach und er drückt mich Niederschuh. In Berlin gibt's was, das gibt's sonst nicht in der Republik. Das ist ein Radiosender, ein Sender für Musik. Ja, die sind witzig, die sind spritzig und auch in der Birne hell. 104.6 ist Radio mit Musik von RTL. Ja, es ist der da. Es ist der da, genau der da. Es ist der da, und der. Hey, es ist 104.6 RTL. 104.6 RTL. Hey, 7:30, 6:30 Uhr, Schneckchen auch von 104.6 RTL. Alles Gute zum Geburtstag. Hier ist Peter Gabriel und Steve. Thank you. wieder, Gabriel. 6.35 Uhr, 104.6 RTL. Die Crew mit auf ihr heute Morgen. An diesem Wochenende auf Berlins Musiksender das 104.6 RTL Live Weekend. Jede Stunde viele tolle Live-Songs und super Gewinne. Wir verlosen Tickets zum Beispiel für die Berliner Top-Konzerte dieses Sommers wie U2, Metallica, Depeche Mode und so weiter. Sowie Live-CDs der größten Stars der 70er, 80er und 90er. Mehr dazu am Sonnabend um 6 Uhr, da geht's nämlich los. Das 104.6 RTL Live Weekend. Wir sind mit Sicherheit auch dabei. Live natürlich dabei, genauso wie mit dem Wetter. Das RTL Relance-Satellitenwetter, die offizielle RTL Berlin-Temperatur jetzt schon 11 Grad. Das ist bisheriger Jahresrekord für diese Uhrzeit. Regenschirm würde ich mal mitnehmen, ab und an kann es leichte Schauer geben. Sonst ist es heiter bis wolkig und das Quecksilber klettert bis über 20 Grad heute. Am Wochenende übrigens sonnig, trocken und Höchstwerte bis 25 Grad. 6.36 Uhr, der 104.6 RTL-Verkehrsreport, ein Service von Elf und Minol, direkt aus dem Helikopter mit Dirk Stiller. Hi. Guten Morgen, Yvonne. Viel ist noch nicht los auf den Straßen. Die ersten Staus habe ich aber trotzdem schon entdeckt. Frankfurt Allee, Stadt einwärts, ab Lichtenberger Brücke, Stau bis Frankfurter Tor. Petersburger Straße, Stau in beide Richtungen zwischen Frankfurter Allee und Landsberger Allee. Und der Stau am Sachsendamm reicht in Richtung Nord bis Tempelhofer Damm, ca. 15 Minuten. In Richtung Süd bis Kreuz Schöneberg, ca. 5 Minuten. Mehr Infos aus der Luft gegen 6.50 Uhr. Zurück zur Morgencrew. 6 Uhr und gleich 37, 7 Minuten nach halb 7. 104.6 RTL, hier ist Offi, guten Morgen. Hallo Offi, hier Panik, Sie fordern mich wieder mal ganz schön heraus. Was soll das eigentlich? Also ehrlich, Peter Panik, ich habe wieder mal nicht die geringste Ahnung, wovon Sie reden. Komm, tun Sie nicht so unschuldig. Ich warte und warte und nichts passiert. Was heißt hier nichts passiert? Da war doch hier eine Menge los in der Sendung. Alles locker und prima gelaufen. Ja, das ist es ja. Keine einzige Panne. Nicht der inzipizig kleinste Fehler. Das macht Sie nur, um mich zu ärgern. Wie bitte? Um mich zu ärgern. Sie wissen genau, dass ich meine kostbare Zeit opfere und ständig vor dem Radio hocke, um einzugreifen, wenn was schief geht. Was passiert? Nichts passiert. Aus lauter Bosheit machen Sie alles richtig, während ich warte und warte und meine Zeit vertröte. Aber Peter Panik, ich weiß genau, worauf Sie hinaus wollen, Offi. Sie wollen, dass ich mich nutzlos fühle, dass ich zur Sendeleitung gehe und sage, hey, Sendeleitung, der Offi macht das alles so gut, dass er mich gar nicht mehr braucht. Ich kann jetzt ruhig in Pension gehen. Jawohl, das würde zu passen. Dann würden Sie loslegen, Fehler machen, Schwachsinn reden, Rechtschreibfehler am laufenden Band und Damenbesuch mitten in der Sendung. Oh nein, mein Junge, oh nein, darauf falle ich nicht rein. Denn ich weiß ganz genau, auch wenn Sie keinen einzigen Fehler machen, machen Sie trotzdem alles falsch. Sie allein gegen 10 Stars und ihre Hits. Bei den 104.6 RTL Hitbits. Sobald unsere DJs Sie dazu auffordern, seien Sie der 10. Anrufer und versuchen Sie, die 104.6 RTL Hitbits zu knacken. Erkennen Sie 10 Titel und Interpreten an kurzen Ausschnitten. Für jede richtige Antwort gibt's 10 Mal. Ist die Antwort falsch, wann wir das erfüllt haben. Also, hören Sie 104.6 RTL. Denn nur so können Sie gewinnen. 6.39 Uhr, das 60-Sekunden-Horoskop gibt's gleich. In der leichten Makrolon Mehrwegflasche. Macht stark, hält fit und schmeckt. So steht's in den Sternen. Das 60-Sekunden-Horoskop. Punkt 6.40 Uhr. Widder, familiäre Dinge können jetzt geregelt werden. Verschaffen Sie sich den Überblick. Stier, Sie suchen nach neuen Lösungen. Sorgen Sie zuerst für mehr Distanz. Zwillinge, die Kritik ist gut gemeint. Lassen Sie sich ruhig mal etwas sagen. Krebs, eine Veränderung ist überfällig. Zeigen Sie mehr Engagement. Löwe, ein Hoch in der Liebe macht Sie übermütig. Machen Sie keine Versprechungen. Jungfrau, Missverständnisse stehen Ihnen im Weg. Schaffen Sie diese aus der Welt. Waage, gefühlsmäßig schöpfen Sie aus dem Vollen. Weichen Sie Krisen aus. Skorpion, Ihr Ehrgeiz kennt keine Grenzen. Verfolgen Sie Ihre Ziele konsequent. Schütze, Vorsicht vor dem Gegenspieler, er wartet auf Ihre Fehler. Steinbock, ein aufregender Tag liegt vor Ihnen, beweisen Sie Organisationstalent. Wassermann, an Ihnen kommt derzeit keiner vorbei, nutzen Sie den Trend aus. Fische, die Versuchung ist groß, schauen Sie aber zuerst in Ihr Portemonnaie. Und unser 13. Sternzeichen heute, Zyklop. Es gibt riesen Stress in der Partnerschaft. Suchen Sie ein Gespräch unter zwei Augen. Machen Sie auf mit Berlins Morgencrew auf 6 Uhr und 41, 19 Minuten vor 7. Zwei Geburtstagsgrüße. Nadja aus Lichtenberg gratuliert der Nadine zum 13. Und Jana aus Tempelhof gratuliert ihr Mann Dietmar zum 32. Geburtstag mit Michael Jackson. Every night she walks right in my dreams. Since I met her from the start. I'm so proud I am the only one who is special in her heart, the girl is mine. The doggone girl is mine. I know she's mine. Because the doggone girl is mine. I don't understand the way you think, saying that she's yours, not mine. Sending roses and your silly dreams, really just a waste of time. Because she's mine. I'm her forever lover, you know, don't you remember? Well, after loving me, she said she couldn't love another. Is that what she said? Yeah, she said it. You keep dreaming. I don't believe it. No, the girl is mine. No, mine. Girl, mine. She mine. 6:45, Viertel vor sieben. Gleich bei uns Berlin, Deutschland und Weltnachrichten. Natürlich auch Wetter- und Verkehrsreport. Woher gibt es Prince? On Cream. You are the best. Yes, you are. 6.49 Uhr, 104.6 RTL, gleich Koro featuring Talisa, Because of the Night. Vorher gibt es Berlin, Deutschland und Weltnachrichten. Come on. Because the Night, Koro featuring Talisa. 2:07, 6:58 Uhr. Weißt du eigentlich, dass einem so auf Bahnhöfen an den stillen Örtchen jede Menge passieren kann, Rüdiger? Ja, ja, und deshalb gehe ich da nicht mehr hin. Nee, ich mach das nicht mehr. Mir passiert nämlich da, nee, ich mach das nicht mehr. Der kleine Rüdiger geht woanders pullern jetzt. Ja, der geht jetzt immer draußen am Baum. Ja, aber es sind wirklich also richtige Begegnungsstätten zum Teil. Ja? Ja, wirklich. Neulich auf einer öffentlichen Toilette am Bahnhof Wandlitz. Entschuldigung, guten Tag. Mein Name ist Dagobert. Ich habe mich verlaufen. Wissen Sie, wie ich zum Ausgang Gedächtniskirche finde? Keine Ahnung. Fragen Sie doch in meinem Ausguss, bei der Auskunft. Na, da kann man nichts machen. Ich lasse Ihnen noch ein Bündel wertloses Papier da. Hab ja genug davon. Und Sie können es brauchen. Zeit zu untertauchen. Und tschüss. Ja, ja, kann einem ja, alles ja. Mögliche passieren, so oft. So, das ist 1:07, 6:59 Uhr, 104.6 RTL, die Morgencrew mit den größten Hits der 70er, 80er und 90er aus dem Kudamm Carré. Hier ist Madonna und Live to Tell. I have a tale to tell. Madonna und Live to Tell. 4:07, 7:04 am Samstag ist es soweit. Die Wrestling-Superstars sind unterwegs. Sonnabend in der Deutschlandhalle. Mit dabei The Ultimate Warrior und The Ultimate Cricklaw zum Beispiel auch. Aber der wird da ganz schön eins auf die Birne kriegen. Ja. Morgen früh um diese Zeit verlosen wir Eintrittskarten. Sie müssen am Telefon einen Boxkampf nachstellen. Also besorgen Sie sich schon mal einen Partner, der sich also schlagen lässt für morgen früh. Und fangen Sie an zu üben. Denn morgen früh gibt es Karten für die Wrestling Superstars. World Wrestling Superstars. Also morgens am Sonnabend. Nee, am Sonnabend in der Deutschlandhalle und morgen verlosen wir die Karten. So ist es richtig. 7:05. Und die Hitbits stehen auch auf dem Programm. Der letzte ist geknackt. Wir haben 9 angefangen. 220 Mark sind mittlerweile im Jackpot drin. 320 Mark also gibt es zu gewinnen. Jetzt anrufen 884-8484. Der 10. Anrufer, der durchkommt, gewinnt. Das RTL Radar und Satellitenwetter. Die offizielle RTL Berlin Temperatur 11 Grad. Die Wahrscheinlichkeit von Niederschlägen liegt bis zum Abend bei 50%. Regenschirm also mitnehmen im Laufe des Tages. Kann es vereinzelt leichte Schauer geben. Sonst ist es heute bis wolkig und sehr warm. Die Höchstwerte liegen heute über 20 Grad. 7:05, der 104.6 RTL Verkehrsreport direkt aus dem 11-Minuten-Helikopter mit Dirk Stiller. Hi Dirk. Hi Yvonne, hier die aktuelle Lage in Potsdam. Stau auf der Lutestraße in beide Richtungen, Länge ca. 2 Kilometer pro Richtung. Auch Stau in der Heinrich-Mann-Allee stadteinwärts und zähfließend geht es in der Humboldtstraße auf der Humboldtbrücke voran in Richtung Berliner Straße. Freie Fahrt auf dem Berliner Ring. Es gibt zwar ein paar Baustellen, wo sich das Tempo etwas runter regelt, aber auf dem gesamten Berliner Ring, auf dem gesamten AC, keine Staus. Aus dem 11-Minuten-Helikopter zurück zur Morgencrew. Okay, soweit Dirk aus der Luft. 7:06, 7:06. Die Hitbits stehen auf dem Programm. Rüdiger, mit wem spielen wir denn? Wir spielen mit Carola. Carola ist 24 Jahre alt, lebt in Kreuzberg und arbeitet im öffentlichen Dienst. Carola, bist du verheiratet? Nein, bin ich nicht. Bist noch zu haben? Ja. Wie siehst du denn aus? Was soll ich jetzt dazu sagen? Carola, du musst diese Frage nicht beantworten. Gut. Rüdiger meint jetzt, er muss in Arnos Fußstapfen treten. Also. So, das notiere ich mir gleich wieder im Oktafel. Wobei mich das auch interessiert hätte. Aber ist egal. Carola, aber du kennst dich bei den größten Hits der 70er, 80er, 90er aus. Es geht so, ja. Ja, hast du den aktuellen Hitbit schon gehört? Ja. Gut, ich spiele ihn dir nochmal vor und danach dann für dich die Chance, die Titel zu erkennen, okay? Carola, bist du soweit? Jo. Deine 45 Sekunden laufen jetzt. Rod Stewart, I Think I'm Sexy, Supertramp, Dreamer, Kim Carnes, Better Davis Eyes, Sexy's Midnight Runners, Come On Eileen, Be Love, Sweet Harmony, Phil Collins, Don't Lose My Number, Terrence Transtavi, Say Your Name, John Secara, Believe in Us, Irene Cara, Fame, Mariah Carey, I'll Be There. Moment. Die ist so schnell, die Carola. Nee, die ist nicht dabei. Wer die letzte? Ja. Oh. Halt! Mariah Carey ist dabei. Na also. Ja, sicher. Entschuldigung, ich habe mich verstanden. Es steht falsch rum. Es steht da Carey Mariah. Also ich würde so einer drauf kommen hier. Hey, Carola, das sind 320 Mark für dich. Jawohl, geknackt. Deswegen war ich so unsicher gerade, weil ich meinte nämlich auch, Mariah Carey da gehört zu haben. Hab's aber auf dem Zettel hier nicht gefunden. Das muss ja alles mit rechten Dingen zugehen. Also stimmt aber jetzt ganz genau. 10 Stück erkannt, 10 Mark pro richtig erkannt im Titel. Das bedeutet für dich eben den Jackpot plus 100 Mark. Das sind insgesamt 320. Na klasse, danke schön. Fängt gut an, dieser Donnerstag. Ja, ne? Nicht schlecht, ja. Okay, Carola, was machst du heute noch? Na, arbeiten muss ich noch. Wann geht's los? Na, ich bin schon dabei. Wo denn? In Kreuzberg. Ja, wo genau, sag ich euch aber nicht. Okay, dann vergiss es. Ich wünsche dir trotzdem viel Spaß bei der Arbeit und hör immer schön 104.6 RTL, okay? Ja, okay, danke. Ciao. Bye, bye. Tschüss, Carola. Zehn Minuten nach 7:10 und die Crew, die heute Morgen für Sie aufgestanden ist, um Sie wach zu kriegen, ist folgende. Helmut Unkelbach macht die Nachrichten, Yvonne Malak, RTL Radar und Satellitenwetter, Dirk Schiller, Verkehrsreport live aus dem 11-Minuten-Helikopter, Daniela Hagemann hat die Redaktion, Rüdiger Kreglau die Produktion, Kenny Maple ist krank heute, gute Besserung, Kenny, Sonny Rocket hat die Gag-Songs, Susa Heidmann, Felix Konrad und Christian Heseler machen Sounds. und Technik. Ich bin Offi und diese Band heißt In Excess und singt Beautiful Girl. Stay with me. Das muss ein tolles Gefühl sein. 14 Minuten nach 7, oder wie würde Freddy sagen? An amazing feeling coming through. I was born to love you with every single beat of my heart. Yes, I was born to take care. 17 Minuten nach 7, 7:17, 104.6 RTL. Hier ist die Morgencrew mit Offi. Gleich bei uns Berlin, Deutschland und Weltnachrichten. Vorher gibt's Ugly Kid Joe und Cats in the Cradle. Child arrived just the other day. Came to the world in the usual way. But there are planes to catch and bills to pay. He learned to walk while I was away. He was talking for a minute and as he grew, he said, I'm gonna be like you, Dad. You know I'm gonna be like you. And the cat's in the cradle and the silver spoon. Little boy blue and the man on the moon. When you're coming home, son, I don't know when. We'll get together then. You know we'll have a cool time then. Said, that's okay. And he walked away and smiled. And he said, you know, I'm gonna be like him. Yeah, you know, I'm gonna be like him. And the cats in the cradle and the silver spoon. Little boy knew with the man on the moon. When you're coming home, son, I don't know where. We'll get together then. You know, we'll have a good time then. Gleich bei der Morgencrew Man on the Moon von R. Monopoly 21, checkers and chess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Fred Lassie in a breakfast mess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Let's play Twister, let's play. This one, tell me, are you locked in the pines? Andy, are you goofing on Elvis too, baby? Are we losing ties? If you believe they put a man on the are you locked in the park? Andy, are you goofing on Elvis? Hey, baby, are you having fun? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up their sleeve, nothing is cool. Here's a little ghost for the offering. Yeah, yeah, yeah, yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Andy Kaufman's gone wrestling. Yeah, yeah, yeah, yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Hey, Andy, are you goofing on Elvis? Hey, baby, are we losing touch? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up there to see, then nothing is eine Minute nach 19:30. Geburtstagsgrüße sind angekommen. Matthias gratuliert Nadine zum 13. Sabine gratuliert Christine zum 12. Und Corinna, der Franziska, ebenfalls zum 12. Geburtstag. Ha. Ha. Alright. Alright. Check it out, Crew. Hallo, hier ist Falco. Guten Morgen, Berlin. Raus aus den Federn. 2, 3, 4, 1, 2, 3, na, es ist nichts dabei, na, wenn ich euch erzähl die Geschichte. Nichtsdestotrotz, ich bin es schon gewohnt, im TV-Funk, da läuft es nicht. Tja, ich war müde und dachte, jawohl, so sei es, denn jede Nacht hat ihren Preis. Ich denk, tut das weh, du warst wirklich blöd, trink den Kaffee schwarz und nicht weiß. Ich sag, babe, you know, I miss my funky friends, hi, Arno, auf wie Ivana. Mein Hitverständnis, ja, das reicht zur Not und ich weiß ja, was ich kann. Ich schalte das Radio an, da gibt's einen neuen Mann, der es morgens besser kann. Er spielt die größten Hits bei 104.6 und genau da geht es lang. Ich sag euch, Radio, bum, bum, oh, oh, oh. Schau, schau, die Morgencrew geht um, oh, oh, oh. Sie werden dich antören und du kommst in Schwung. Die Morgencrew haut dich um. Yeah. Ich und du, die Morgencrew, ja. Tja, sagt ihn, wie spät es ist. Es ist 7:33 Uhr, 3 Minuten nach 19:30. Gleich bei uns Fury in the Slaughterhouse. Ein Interview mit der hannoveranischen Band. Vorher gibt es Earth, Wind and Fire Fantasy. And the world can't erase this fantasy. Earth, Wind and Fire und Fantasy, 7.36 Uhr, 6 Minuten nach 7:30. Sie haben in dieser Woche nicht alle Morgencrew-Sendungen gehört. Schämen Sie sich. Aber ehrlich. Ja. Ihnen wird die Lizenz zum Hören entzogen. Aber hallo. Es sei denn, Sie hören am Sonnabend wieder rein. Dann ist das natürlich kein Problem, weil Dirk und Daniela haben sich alle Sendungen angehört, haben es tatsächlich ohne Zwangsjacke geschafft, dieses zu tun. Und haben sich die besten Stellen rausgesucht, also genau zwei. Ich meine, die Langzeitwirkungen von dieser ganzen Geschichte kennt man ja noch nicht. Das sollte man vielleicht erst mal ein halbes Jahr beobachten. Am Sonnabend wiederholen die beiden die Highlights der Woche zwischen 6 und 10. Das Beste von der Morgencrew natürlich auch an diesem Samstag. Also wieder mit Dirk und Daniela, falls sich Dirk von seinem Hubschrauber trennen kann. Er hat ihn ja mittlerweile schon richtig lieb. Ne? Ja, wir hören ihn gleich wieder. Vorher gibt es allerdings noch das Wetter von Ivan. Die offizielle RTL Berlin-Temperatur 11 Grad, das ist Jahresrekord für diese Uhrzeit. Regenschirm mitnehmen, ab und an kann es leichte Schauer geben. Sonst ist es heiter bis wolkig und das Quecksilber klettert auf 21 Grad. Am Wochenende sonnig, trocken und Höchstwerte bis 25 Grad. 7.37 Uhr, 104.6 RTL. Der Verkehrsreporter direkt aus dem 11-Minuten-Helikopter mit Dirk Stiller. Hi Yvonne, hier oben ist es schön ruhig, tolle Aussicht. Mhm. Unter mir Autos, Autos und nochmals Autos. Das heißt, Stau in der Landsberger Allee, ab Rienstraße bis Petersburger Straße. Auch Stau im Kreuzungsbereich Landsberger Allee, Rienstraße und 10 fließender Verkehr in der Allee der Kosmonautenstadt Einlass. Ab S-Bahnhof Springpfuhl. In der Petersburger Straße haben wir mittlerweile in beide Richtungen Stau, und zwar zwischen Frankfurter Allee und Landsberger Allee. Damit zurück zur Morgencrew. Danke Dirk, 7.38 Uhr, 22 Minuten vor 8. Geburtsdatum Frühjahr 1987. Geburtsort ein Hinterhof von Hannover. Name Fury and the Slaughterhouse. Die Furies sind eine der wenigen Newcomer-Bands, bei denen es seit Jahren steil bergauf geht. Und für unsere Serie Music Made in Germany haben wir mit Gitarrist Thorsten Wingenfelder und Bassist Hannes Schäfer gesprochen. Am Anfang eurer Karriere habt ihr mal gesagt, ihr wollt mit eurem Rock'n'Roll etwas bewegen und gleichzeitig euren Kühlschrank voll haben. Der Kühlschrank dürfte mittlerweile voll sein, aber habt ihr eigentlich auch was bewegt? Also wir haben schon einige LKWs und Busse hin und her bewegt, das ist richtig. Aber ich denke mal, das muss man vielleicht, also ich würde es eher ein bisschen zurücknehmen. Also wir sind eigentlich sechs Musiker, die gerne Musik machen und uns freuen, wenn wir Stücke zustande kriegen, die uns gefallen und auch unserem Publikum gefallen. Und das ist eigentlich das, was wir in erster Linie machen wollen. Es ist nicht so, dass wir jetzt raus in die Welt gehen und sagen, wir haben jetzt die Message und wissen jetzt, wie diese schlechte Welt besser zu gestalten ist, sondern wir versuchen eigentlich einfach schön Musik zu machen, da wir es einfach gerne machen. Seit eurer Geburt im besagten Hinterhof in Hannover machen Fury and the Slaughterhouse Musik mit englischen Texten. Nun haben es deutsche Band mit englischen Texten natürlich logischerweise schwerer als englische und amerikanische Bands, oder? Ja klar, du hörst Musik und du hast einen Text. Einen englischen Text zu deutsch, sag ich mal, deutscher Musik ist sicherlich eine Sache, die genauso passen kann. Aber deutsche Sprache zu deutscher Musik passt einfach besser. Tipp ich mal, wenn es gut gemacht ist. Du kannst den Text verstehen, du hast irgendwie ja, eine größere Akzeptanz bei den Leuten, die das hören und den Text gut finden. Und hier musst du dich im, ja, ich meine, gut, wir haben 1993, ich gehe mal davon aus, dass eine Menge Leute Englisch sprechen, und dieses Land ist auch ein Land, was im zunehmenden Maße auch mehr kosmopolitisch wird, und Englisch ist eine Sprache, welche was eine verbindende Wirkung hat, und deswegen denke ich, dass es so krass nicht mehr sein kann irgendwie. 104.6 RTL, die Morgencrew im Gespräch mit Thorsten Wingenfelder und Hannes Schäfer von der Hannoveraner Band Fury in the Slaughterhouse. Seit genau 6 Jahren mischt ihr in der Musikszene mit, seit 3 Jahren mit zunehmendem Erfolg. Euer aktuelles Album Mono ist schon lange in den Charts vertreten, zurzeit mit steigender Tendenz sogar. Rennen euch jetzt eigentlich die Mädels die Bude ein? Habt ihr Probleme mit Groupies? Ach, Wahnsinn. Als verheirateter Mensch, muss ich sagen. Ja nun, also ich denke mal, jeder wird da seine Erfahrung zur passenden Stunde gemacht haben, aber im Endeffekt jetzt nach den Jahren kann man eigentlich sagen, wir sind eigentlich eine ziemlich solide Band eigentlich, was Frauen angeht. Wir sind eigentlich alle fest liiert und haben unsere Beziehung, brauchen die auch, ganz klar. Das ist nämlich dann doch eigentlich die Stütze, die wir dann zu Hause haben, und die setzt eigentlich keiner leichtfertig aufs Spiel. Wollte ich gerade sagen. Ja, trotzdem, also ohne euch jetzt in Schwierigkeiten bringen zu wollen, neben wem würdet ihr eigentlich morgens mal so ganz gerne aufwachen? Ja, ganz ehrlich, neben meiner Frau. Ui. Das zählt ja nicht. Ne? Achso, das nicht zählt nicht. Nein, ich kann es mir mal überlegen. Auch neben Lenny würde ich auch gerne aufwachen. Lenny Kravitz? Ja, dann viel Spaß. Also ich meine, neben Lenny Kravitz aufzuwachen, ich weiß es nicht. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, das denke ich mir. Du, ja, immer ziemlich freakige Klamotten an, der gute Lenny. Ja. Vielen Dank an Thorsten und Hannes von Fury in the Slaughterhouse. Wir wünschen den Jungs aus Hannover weiterhin so viel Erfolg wie mit ihrer aktuellen Single Radio Orchid in den 104.6 RTLs Hits der Woche zurzeit auf dem 20. Platz. Und natürlich hören wir uns die gleich nochmal an. You too, Metallica. Live-Weekend auf 104.6 RTL, Berlins Konzert Connection. Aha, Paul mit dem Bauchladen, so, 7.42 Uhr. RTL, 7.44 Uhr, Music Made in Germany, Woche bei der Morgencrew. Hier sind Fury in the Slaughterhouse mit der aktuellen Single von ihnen, Radio Orchid, auf Berlins Musiksender. There's an old lady living in an old house. Since her husband died, she hasn't been out. She lives in her own world with her own little nightmares. And she stopped counting the days. Bones and listens, well, that's feelings when we're free. Radio Orchid, Fury in the Slaughterhouse auf 104.6 RTL, 7.48 Uhr, 12 Minuten vor 8. Fury in the Slaughterhouse aus den 90ern. Dieser Herr auch aus den 90ern, obwohl er schon etwas betagter ist, aus dem Album Wandering Spirit, Mr. Mick Jagger on Sweet Thing. In the beginning, when life was simple, we were acting just the night and day. Cause we're so sensual, so inventive. Said we stick together, come watch me. In the beginning, you were so brutal. RTL gleich bei der Morgencrew, Paul McCartney und Hope of Deliverance. Jetzt gibt es Berlin, Deutschland und Weltnachrichten direkt aus der RTL Nachrichten. Holding my heart in your hand, I will understand. I will understand someday, one day, you will understand. 8, 8 und 1. Unser Verkehrsminister hat eine Platte rausgebracht. Was? Das, ja, also das glaube ich nicht. Doch, aber die haben nur wir. Also. Exklusiv auf 104.6 RTL, Günter Krause. Nee. Der tolle Platte. Der doch nicht. Eine tolle Platte, ja, hat er rausgebracht. Ja, das schöne Platte. Ja. Singt jetzt unser Nachrichten-Jingle live. Ja. Nee, das ist wirklich wahr hier. Pass auf. Achtung. Gut, wir sind gespannt. Ja. Ich bin so gerne Minister, drum ist mein Konto niemals leer. Ich bin so gerne Minister. Ich krieg viel Geld, hab wenig Ahnung, doch ich bin im Bundestag. Wenn meine Alte etwas einkauft, gibt es haufenweise Rabatt. Ich habe einflussreiche Freunde, die halten meinen Sitz stabil. Drum scheiß ich auf des Bürgers Meinung, vielleicht weiß ich auch zu viel. Ich bin so gerne Minister, drum ist mein Konto niemals leer. Ich bin so gerne Minister. Ich bin so gerne Minister in Sachen Straßen und Verkehr. Freiwillig gebe ich das nicht her, niemals her. Schön. 2 Minuten nach 8. Sehr schön. Ja, garantiert. Schön gesungen, ja. Oh. it's a multitude of angels, and they're playing with my heart, yeah. Must be talking to an angel. Nach 8, 8 und 704.6 RTL, die Morgencrew mit Offi Maple und Schrubinski. Zwei ganz besondere mit einer ganz speziellen Sendezeit, nämlich Sonntag früh zwischen 6 und 10, können Sie die beiden erleben. Aus eigentlich ursprünglich finanziellen Gründen hat nämlich Maple gesagt, er will dort in dieser Zeit keinen Moderator bezahlen, er macht es selbst. Und Schrubinski muss sowieso immer mit dabei sein, das wissen wir ja alle. Mhm. Also jetzt haben wir den Salat. 4 Stunden lang jetzt jeden Sonntag Maple und Schrubinski. Wer reinhört, tut dieses auf eigene Gefahr. Wir wünschen trotzdem viel Vergnügen dabei. Und ganz aktuell, gestern hat Schrubinski ein Perpetuum mobile gebaut. Das geht doch überhaupt nicht. Offensichtlich bei ihm schon, weil ich habe es Leuten gehört, also vorhin habe ich Cyrus getroffen, er war vorhin im Zimmer 1245, hat gesagt, es läuft noch. Wir dürfen gespannt sein. Ja, ja, wir dürfen gespannt sein. Aber zunächst mal das Wetter. Das RTL-Radar und Satellitenwetter, die offizielle RTL-Berlin-Temperatur 11 Grad. Die Wahrscheinlichkeit für Niederschläge liegt bis zum Abend bei 50%. Regenschirm also mitnehmen. Wenn es nicht regnet, ist es heiter bis wolkig. Die Höchsttemperatur heute immerhin 21 Grad. Morgen meist heiter, allerdings einzelne Schauer möglich und 23 Grad. Aber Sonnabend und Sonntag reichlich Sonne und 25 Grad. 8 Uhr, 8 Minuten, 8 Sekunden, 104.6 RTL, der Verkehrsreport direkt aus dem 11-Minuten-Helikopter mit Dirk Stiller. Hi. Hi Yvonne, Stau in der Leipziger Straße, Bellevue-Straße, zwischen Friedrichstraße und Entlastungsstraße. Zähfließender Verkehr auf der Entlastungsstraße und zwar in beide Richtungen. Auf der Potsdamer Straße bis auf einige kleine Ampelrückstaus freie Fahrt. Und unter den Yorkbrücken Stau in beide Richtungen, hier geht überhaupt nichts mehr. Mehr Verkehr aus der Luft in ca. 15 Minuten, damit zurück zur Morgencrew. Das stelle ich mir ehrlich gesagt lustig vor, wenn sich Ampeln zurückstauen. So eine Ampel hinter der anderen. Sieht bestimmt gut aus. Können sich ja gegenseitig zuleuchten und so. So, jetzt bin ich aber gespannt, was im Zimmer 245 los ist. Wir schalten direkt um. Maple und Schrubinski. Ein Leben für die Verwaltung. Und abheften. Neues aus dem Zimmer 1245. Nein, Herr Panik, das ist keine Kaffeemaschine, die Sie da hören. Das ist... Was? Ja, wenn Sie mich nicht ausreden lassen, kann ich es Ihnen auch nicht erklären. Der Herr Schrobinski hat hier so ein Perpetuum mobile gebaut. Und da wandert immer mein Leuchtglobus über einen Stempel. Und das läuft jetzt schon seit 24 Stunden und wird niemals aufhören, weil der Herr Schrobinski ist ja ein Genie. Was? Ich? Neidisch? Wo denken Sie in der Panik? Wenn ich wollte, könnte ich auch so ein komisches Perpetuum mobile bauen. Aber das ist mir halt zu... ach, lassen Sie mich doch in Ruhe. Dieser Mistkerl. Aber das Teil hört auch nicht auf, sich zu bewegen. Mal sehen, wenn ich hier einfach ein Teil rausziehe, müsste das doch... müsste das doch stoppen. Mal sehen... Hier muss ich mit meiner Hand den Kreislauf unterbrechen. Dann müsste der Globus zum Stehen kommen. Und... aua! So ein Mist! Autsch! Oh. Bewundern Sie wieder mein Perpetuum mobile! Was? Ja, das scheint ja wohl nie zum Stehen zu kommen, hä? Was haben Sie denn mit Ihrer Hand da gemacht? Ich? Wieso? Nichts. Da ist mir ein Telefonhörer vorhin raufgefallen. Warum? Na, wegen dem Abdruck auf Ihrer Hand. Was? Das ist wohl Südafrika, oder? Meine Güte! War halt ein Ferngespräch! Angeklagt. Spandauer Damm und Eldenaer Straße 36, Nähe Frankfurter Allee. Was passiert heute? 10 Minuten nach 8. Die Kinopremieren von heute. Es ist nicht leicht, ein Single zu sein. In dem Film Singles geht es um die Probleme kontaktsüchtiger Einzelgänger und das auf wirklich humorvolle Weise. Der Sunnyboy Patrick Swayze spielt seine erste anspruchsvolle Rolle. In der Stadt der Freude ist er ein engagierter Arzt in den indischen Slums. Armee der Finsternis heißt der neue Hardcore-Horror-Streifen für die Gruselfans. Rüdi, das ist dein Film, weil hier steht nämlich keine Handlung, keine Logik, dafür aber jede Menge Schockmomente. Wunderbar. Kommt sofort ins Oktavheft. Lorenzos Öl ist ein packender Thriller aus dem medizinischen Bereich. Lorenzos Eltern kämpfen mit aller Kraft um das Leben ihres Sohnes. Die Geschichte der Kiyu, eine ironische Komödie über den schwerfälligen Beamtenapparat und die Mühlen des Gesetzes. Außerdem starten heute die schwarze Komödie Probefahrt ins Paradies. Und der Thriller Made of Steel, hart wie Stahl. Das war's. Okay. Das war's. Die Crew am Morgen. Das sind wir. Damit sind wir gemeint auf 104.6 RTL. Es ist 14 Minuten nach 8, 8 und 14. Zurück zu den größten Hits der 70er, 80er und 90er aus dem Album Weekend Dance von Genesis, Tell Me Why. Mothers crying in the street, children dying at their feet. Tell me why. Tell me why. People starving everywhere. There's too much food, but there's none to spare. Tell me why. Oh, tell me why. Can you see that shaft of sunlight? Can you see it in my eyes? I can feel. Before my eyes, well, for some it's too late. Cause it seems there's no one listening. People sleeping in the streets, no roof above, no food to eat. Tell me why. Well, tell me why. See the questions in their eyes. Listen to their children's cries. Tell me why. Please tell me why. If there's a God, is He watching? Can He give a ray of hope? So much pain and so much sorrow. Tell me. He looks at you when he looks at me. What would he say? It seems there's no one listening. it still could happen, even in this time and place. Politicians, they may save themselves, oh, but they won't save their face. So hope against hope, it's not too late. There's nothing you can do. There's the one rule for them and one for you. Tell me why. Just tell me why. Listen, can you see that shaft of sunlight? Can you see it in my eyes? I can feel the fire that's burning. Minuten nach 8, 8 Uhr und 1804.6 RTL, die Morgencrew mit Offi und mit Prince. Purple Rain. Close it. Let me guide you. 8.22 Uhr, 104.6 RTL, gleich Simple Red und hier Mirror. Jetzt gibt es Berlin, Deutschland und Weltnachrichten direkt. Uhr 31, eine Minute nach halb 9 und der 4.6 RTL, die Morgencrew mit Sonny, der auch so seine Probleme hat. Ich muss Pippi, doch ich gehe nicht. Ich höre gerade einen Superhit. Ich muss Pippi, doch das stört mich nicht. Ich bin von RTL entzückt. Jetzt wird's eng. Ich glaube, ich kann es nicht länger halten. Es ist passiert, es war nicht aufzuhalten. Schau. 8.32 Uhr, der Tino hat angerufen und er gratuliert seinen Eltern zum Geburtstag. Seine Mutter wird 42 und sein Vater wird 43. Wir gratulieren mit Manfred Mann und seiner Earthband Blinded by the Light. Blinded by the light. Wrapped up like a douche, another runner in the night. Blinded by the light. Wrapped up like a douche, another runner in the night. Diplomat. In the dumps with a week. And go-kart Mozart was checking out the weather chart to see if it was safe outside. And little early birdie came by in his curly whirly and asked me if I needed a ride. Another runner in the night, blinded by the light. Wrapped up like a douche, another runner in the night, blinded by the light. Wrapped up like a douche, another runner in the night. In the dark with the monks as the adolescent thumbs his way to his mind. With the border on my shoulder, feeling kind of older, I track the douche and go round. It's gonna make it through the night. Blinded by the Light, Manfred Mann's Earth Band auf 104.6 RTL. Hier ist die Morgencrew mit Offi um 8.36 Uhr, 6 Minuten nach halb 9. Ab 9 Uhr ein Musikmarathon nach dem anderen. Plus zwei Runden in Sachen Hitbits, eine zwischen 9 und 10 und eine weitere zwischen 11 und 12. Das Ganze gibt's mit Desiree, das Wetter gibt's mit Yvonne. Die offizielle RTL Berlin-Temperatur mittlerweile 12 Grad. Die Wahrscheinlichkeit für Niederschläge liegt bis zum Abend bei 50%. Prozento. Regenschirm. Also sicherheitshalber mitnehmen. Wenn es nicht regnet, ist es heute bis wolkig. Die Höchsttemperatur heute immerhin 21 Grad. Morgen übrigens meist heiter. Einzelne Schauer und 23 Grad. Und Sonnabend und Sonntag reichlich Sonne und 25 Grad. 8.36 Uhr, der 104.6 RTL-Verkehrsreport, direkt aus dem 11-Minuten-Helikopter mit Dirk Stiller. Hi. Hallo Yvonne, der Stau am Sachsendamm reicht in Richtung Nord bis Tempelhofer Damm ca. 15 Minuten, in Richtung Süd bis Kreuz Schöneberg ca. 5 Minuten. Ansonsten haben wir Stop and Go auf dem Mariendorfer Damm, Tempelhofer Damm in Richtung Platz der Luftbrücke. Die Dudenstraße und die Kolonnenstraße sind dicht, Stau in beide Richtungen und freie Fahrt auf der Flughafenstraße und dem Kolumbiadamm. Mehr Verkehr gleich, zurück zum Morgencrew. 8.37 Uhr, 7 Minuten nach halb 9. Die Morgencrew-Meldung nach dem Motto News You Cannot Use, heute aus der beliebten Abteilung Dümmer als die Polizei erlaubt. Ui. Hier eine Auswahl der kuriosesten Fälle, die von Kommissar Zufall aufgeklärt wurden. Fall 1 kommt aus Duisburg. Morgens um 4 schob dort ein Mann eine Schubkarre durch die Stadt. Darauf stand ein riesiger Tresor. Eine Streifenwagenbesatzung fand, dass das wohl kaum ein Arbeitnehmer auf dem Weg zum Job sein könne und untersuchte den Schubkarren und dessen Ladung. Ergebnis: Der Tresor war wenige Stunden zuvor aus einem Restaurant geklaut worden und innen drin befanden sich die Tageseinnahmen in Höhe von 10.000 Mark. Tja, leider erwischt. Dieb beim Tresorschieben geschnappt. Fall 2 kommt aus Dortmund. Eines Nachts bog ein Golf in falscher Richtung in eine Einbahnstraße ein. Ein Streifenwagen verfolgte das Auto. Die Jagd endete auf einem Hof am Ende einer Sackgasse. Und auf diesem Hof waren die drei Männer, die zuvor aus einem Heim in Münster abgehauen waren und das Auto gestohlen hatten, genau richtig. Es war nicht der Hof des Polizeigefängnisses. Schön. Schön. Ja. Und besonders schön finden wir Fall 3. Abgespielt hat sich das Ganze in Schwerin. Einbrecher fanden dort eine Polaroid-Kamera und fotografierten sich gegenseitig. Ui. Ja. Als allerdings nur ein schwarzes Stück Papier aus der Kamera kam, befanden die Einbrecher das gute Stück für kaputt und warfen die Bilder auf den Boden des Tatorts, waren sauer und beleidigt und so weiter. Ganz im Gegensatz zur Polizei, die haben sich gefreut, denn bekanntlich entwickeln sich Polaroid-Fotos erst nach einiger Zeit. Das ist wirklich schön. Hervorragend. Also, die Jungs haben sie auch geschnappt. Es ist 8.39 Uhr, ganz anderes Thema. Kein Verbrecher, sondern ein Riesentenor ist in unserer Stadt. Luciano Pavarotti, der König. König der Tenöre, begeistert heute Abend seine Fans ab 20 Uhr in der Deutschlandhalle. Und auch heute haben wir nochmals zwei Logenplätze für das Klassik-Konzertereignis des Jahres. Wert je Karte 450 Mark, also 900 Mark insgesamt für die beiden Karten. Wow. Gewinnen Sie einen exklusiven Abend mit Luciano Pavarotti. Ja. Gestern wollten wir wissen, in welcher Oper wird die Arie der Königin der Nacht gesungen. Mhm. Na klar, in der Zauberflöte von Mozart. Heute wollen wir, dass Sie diese Arie bei uns singen. Oh. Auweia. Oh. Also, wer Luciano Pavarotti sehen möchte, wir sind allerdings sehr streng, muss ich dazu sagen. Ja, wirklich. Und ich muss euch an der Stelle sagen, ich kann sie singen. Das heißt, hier mit irgendeiner Melodie hier so ein bisschen rumdröten gilt heute wir nicht. Wir kennen uns aus, wir ja. sind Spezialisten. Ja. Ja. Ja. Also. Ja. Singen, die Arie. Jetzt anrufen, wer sie singen kann, unter 884 84 84. Wir sind gespannt. 104.6 RTL, hallo. Hallo, hier ist Falco. Falco, es ist 20 vor 9 und du wirst dich jetzt vor deinen Freunden blamieren. Bitte sehr. Nee. Mehr ist leider nicht. Rüdiger nee. Schüttelt mit dem Kopf. Nee. Falco, das war nichts. Ha, hast gedacht, ich kann sogar mal, lassen. Während du den nächsten schon mal auf Leitung schaltest, ja. sagen, wie der Text geht. Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen Tod und Verzweiflung. Tod und Verzweiflung flammen um mich her. So. Jetzt hätte ich was gesungen. Ja. Tod und Verzweiflung. Also, Offi. Also, der Nächste. Guten Morgen, hier ist Offi, wer ist dran? Ja. Haben wir gelacht, das war sehr witzig. Ja. Ja. 104.6 RTL, hallo? Ja. Und da ist auch einer nicht. 104.6 RTL, guten Morgen. Punkt von Pisa stand. Der Schiefe. Was hält schon? Ich hält mindestens Lise Meitner Straße. Und schönen Gruß von mir, Ihr Kojak. Das sind wir ganz korrekt. 8.44 Uhr übrigens kaufen können Sie die Konzertkarten für Luciano Pavarotti natürlich auch. 350 bzw. 450 Mark kosten sie und Sie können sie bestellen unter der folgenden Telefonnummer 261011. 261011. Sich jetzt schnell die Karten sichern. I blame you for the moonlit sky and the dream that died with the eagle's flight. I blame you for the moonlit nights when I wonder why are the seas still dry. Don't blame me sleeping satellite. Did we fly to the moon too soon? Did we squander the chance in the rush of the race? The reason we chase is lost in romance. And Sie auch heute gut zur Arbeit. Elf von Minol wünschen gute Fahrt. Damit ganz genau 8.55 Uhr. Berlin, Deutschland, Weltnachrichten, Wetter- und Verkehrsreport wieder um 9.50 Uhr. Es ist schon fast Tradition, dass wir mit dem englischen Königshaus hier aufhören. Ja, ne? Allerdings. Also, wirklich. Also das Königshaus und seine Angehörigen scheinen sich im Telefonsex-Rausch zu befinden. Ja. Nach dem Liebesgeflüster von Charles und Diana wurden jetzt auch Tonbänder mit Sextelefonaten von Fergies Vater entdeckt. Ui. Ein amerikanischer Fernsehsender strahlte das Sexgeraune aus. Daran sagte der immerhin 61-jährige Major Ferguson zu seiner 33-jährigen Geliebten unter anderem: Ich bin ein rauchender Sexvulkan. Wow. Hey. Hat er gesagt. Hey. Das klingt aber gefährlich. Er hatte auch schon seine erste Eruptionserektion. Das, das okay, wenn einer eine Eruption hat, ist er ein Vulkan oder was? Ja, das. Ja. Ja. Weiß ich nicht. Auf wie spricht das Erfahrung, ja. Es könnte ein bisschen heiß werden, wenn das Lava ist. Was da. Helmut Unkelbach Nachrichten hat er heute gemacht. Ja. Haben wir genau gehört. Mhm. Yvonne Malak, RTL Radar und Satellitenwetter. Dirk Stiller, Verkehrsreport live aus dem Elf-Minol-Helikopter. Daniele Hagemann, Redaktion. Herbert Feuerstein war Peter Panik. Sonny Rocket hat die Gag-Songs gemacht. Ralf Berkowski, Christian Heseler und Susa Heidmann sorgten für Sound und Technik. Rüdiger Kregler, Produktion. Morgen früh. Früh. Weil wir immer mit dem englischen Königshaus hier aufhören. In Frühtau zu Berge. Genau. Morgen früh der letzte Teil unserer Serie Music Made in Germany. Wir sprechen mit der Berliner Band Peacock Palace. Außerdem verlosen wir Eintrittskarten für die Wrestling World Superstars. Ja. Eine neue Folge von Maple und Strubinski. Ich hatte jetzt gedacht, dass The Ultimate Kregler auch noch was dazu zu sagen hat. Du, der ist im Augenblick. Oh, da kommt er gerade. Ja, da war er. Schön, dass er wieder draußen. Mit Verdauungsstörungen. Eine neue Folge von Maple und Strubinski und eine neue Runde in Sachen Hitbits. Das alles gibt es morgen. Jetzt gibt es Desiree mit dem nächsten RTL-Musik-Marathon. Es ist 8.57 Uhr und wir gehen jetzt nach Hause. Ja. Und sagen oh. Tschüss. Tschüss. Bis morgen. Tschüss. Hier ist Sting. Tschüss.